Der Friedhof war unregelmäßig in der Form. Er streckte sich anfänglich als schmales Rechteck gegen Süden und lud dann ebenfalls rechteckig nach beiden Seiten aus. Ersichtlich hatte mehrfach Vergrößerung sich als notwendig erwiesen und war Acker angestückt worden. Trotzdem schien das Gehege auch gegenwärtig wieder so gut wie voll belegt, und zwar entlang der Mauer sowohl wie auch in seinen inneren, minder bevorzugten Teilen. Kaum war zu sehen und zu sagen, wo allenfalls noch ein Unterkommen darin gewesen wäre. Die drei Auswärtigen wanderten längere Zeit diskret in den schmalen Gehrinnen und Passagen zwischen den Mälern umher, indem sie dann und wann stehen blieben, um einen Namen nebst Geburts- und Sterbedatum zu entziffern. Die Denksteine und Kreuze waren anspruchslos, bekundeten wenig Aufwand. Was ihre Inschriften betraf, so stammten die Namen aus allen Winden und Welten. Sie lauteten Englisch, Russisch oder doch allgemein Slawisch, auch Deutsch, Portugiesisch und anderswie. Die Daten aber trugen zartes Gepräge. Ihre Spannweite war im Ganzen auffallend gering. Der Jahresabstand zwischen Geburt und Exitus betrug überall ungefähr 20 und nicht viel mehr. Fast lauter Jugend und keine Tugend bevölkerte das Lager. Unbefestigtes Volk, das sich aus aller Welt hier zusammengefunden hatte und zur horizontalen Daseinsform endgültig eingekehrt war. Irgendwo tief im Gedränge der Ruhelager, im Inneren des Angers gegen die Mitte zu, gab es ein flaches Plätzchen von Menschenlänge, eben und unbelegt, zwischen zwei Aufgebetteten, um deren Steine Dauerkränze gehängt waren, und unwillkürlich blieben die drei Besucher davor stehen. Sie standen, das Fräulein etwas vor ihren Begleitern, und lasen die zarten Angaben der Steine. Hans Castorp gelöst, die Hände vor sich gekreuzt, mit offenem Munde und schläfrigen Augen, der junge Ziemsen geschlossen und nicht nur gerade, sondern sogar ein wenig nach hinten abgeneigt, worauf die Vettern mit gleichzeitiger Neugier von den Seiten verstohlen in Karin Karstitz' Miene blickten. Sie merkte es dennoch und stand da verschämt und bescheiden, den Kopf ein wenig schräg vorgeschoben und lächelte geziert mit gespitzten Lippen, wobei sie rasch mit den Augen blinzelte. 7 Monate waren es in den nächsten Tagen, dass der junge Hans Castorp hier oben verweilte, während Vetter Joachim, der deren 5 auf dem Buckel gehabt hatte, als jener eingetroffen war, nun auf 12 zurückblickte, auf ein Jährchen also, ein rundes Jahr. Rund in dem kosmischen Sinn, dass seit die kleine, zugkräftige Lokomotive ihn hier abgesetzt, die Erde einmal ihren Sonnenumlauf beendet hatte und zu dem Punkt von damals zurückgekehrt war. Es war Faschingszeit, Fastnacht stand vor der Tür und Hans Castorp erkundigte sich bei dem Jährigen, wie das denn sei. »Magnifik!« antwortete Settembrini, dem die Vettern wieder einmal bei der Vormittagsmotion begegnet waren. »Splendid«, antwortete er, »das ist so lustig wie im Prater. Sie werden sehen, Ingenieur, dann sind wir gleich im Reihen hier, die glänzenden Galanten«, sprach er und fuhr dann prallen Mundes zu medisieren fort, indem er seine Hechelreden mit gelungenem Arm-, Kopf- und Schulterbewegungen begleitete. »Was wollen Sie? Auch in der Maison de Santé finden bisweilen ja Bälle statt für die Narren und Blöden, wie ich gelesen habe. Warum nicht auch hier? Das Programm umfasst die verschiedensten Dames macabre, wie Sie sich denken können. Leider kann ein gewisser Teil der vorjährigen Festteilnehmer diesmal nicht erscheinen, da das Fest schon um 9:30 Uhr sein Ende findet. Sie meinen, ach so, vorzüglich, lachte Hans Castorp. Sind Sie ein Witzbold? Um 9:30 hast du's gehört, du? Allzu früh nämlich, als dass ein gewisser Teil der Vorjährigen noch ein Stündchen teilnehmen könnte, meint Herr Settembrini. Haha, unheimlich. Das ist nämlich der Teil, der dem Fleisch unterdessen schon endgültig Valet gesagt hat. Verstehst du mein Wortspiel? Aber da bin ich denn doch gespannt, sagt er. Ich finde es richtig, dass wir hier so die Feste feiern, wie sie fallen, und auf die übliche Art die Etappen markieren, die Einschnitte also, damit es kein ungegliedertes Einerlei gibt. Das wäre zu sonderbar. Da haben wir Weihnachten gehabt und wussten, dass Neujahr war, und nun kommt also Fastnacht. Dann rückt Palmsonntag heran. Gibt es hier Kringel? Die Karwoche, Ostern und Pfingsten, was 6 Wochen später ist. Und dann ist ja bald schon der längste Tag, Sommersonnenwende. Verstehen Sie? Und es geht auf den Herbst. Halt, halt, halt! Rief Settembrini, indem er das Gesicht gen Himmel hob und die Handteller gegen die Schläfen presste. Schweigen Sie! Ich verbiete Ihnen, sich in dieser Weise die Zügel schießen zu lassen. Entschuldigen Sie, ich sage ja im Gegenteil. Übrigens wird Behrens sich am Ende nun doch wohl zu den Injektionen entschließen, um meine Entgiftung zu erzielen. Denn ich habe unentwegt 37, 4, 5, 6 und auch 7. Das will sich nicht ändern. Ich bin und bleibe nun mal ein Sorgenkind des Lebens. Langfristig bin ich ja nicht. Radamant hat mir nie was Bestimmtes aufgebrummt. Aber er sagt, es wäre sinnlos, die Kur vor der Zeit zu unterbrechen, wo ich nun doch schon so lange hier oben bin und so viel Zeit investiert habe, sozusagen. Was nützte es auch, wenn er mir einen Termin setzte? Das hätte nicht viel zu bedeuten. Denn wenn er zum Beispiel sagt, ein halbes Jährchen, so ist es sehr knapp gerechnet. Man muss sich auf mehr gefasst machen. Das sieht man an meinem Vetter. Der sollte Anfang des Monats fertig sein. Fertig im Sinne von ausgeheilt. Aber das letzte Mal hat Behrens ihm 4 Monate zugelegt zu seiner völligen Ausheilung, na? Und was haben wir dann? Dann haben wir Sommersonnenwende, wie ich sagte, ohne dass ich Sie reizen wollte. Und es geht wieder auf den Winter zu. Aber für den Augenblick haben wir nun freilich erst einmal Fastnacht. Sie hören ja, ich finde es gut und schön, dass wir hier alles der Reihe nach und wie es im Kalender steht, begehen. Frau Stör sagte, dass es in der Concierge-Loge Kindertrompeten zu kaufen gibt. Das traf zu. Schon beim ersten Frühstück am Faschingsdienstag, der sofort da war, ehe man ihn von Weitem nur recht ins Auge gefasst. Schon in der Frühe gab es im Speisesaal allerlei Töne aus scherzhaften Blasinstrumenten, schnarrend und tutend. Beim Mittagessen bereits flogen Papierschlangen, und mehrere Personen, zum Beispiel die rundäugige Marussia, trugen papierne Kopfbedeckungen, die ebenfalls bei dem Hinkenden vorn in der Loge zu kaufen waren. Aber abends entfaltete sich im Saal und in den Konversationsräumen eine Festgeselligkeit, die in ihrem Verlauf, nur wir wissen vorderhand, wozu, dank Hans Castorps Unternehmungsgeist, diese Fastnachtsgeselligkeit in ihrem Verlaufe führte. Aber wir lassen uns durch unser Wissen nicht hin und nicht aus unserer Bedächtigkeit reißen, sondern geben der Zeit die Ehre, die ihr gebührt, und überstürzen nichts. Vielleicht sogar zögern wir die Ereignisse hin, weil wir die sittliche Scheu des jungen Hans Castorp teilen, die den Eintritt dieser Ereignisse so lange hintangehalten hatte. Allgemein war man nachmittags nach Platz gepilgert, um das Faschingsstraßenleben zu sehen. Masken waren unterwegs gewesen, Pierrotten und Harlekine, die klappernde Pritschen gehandhabt hatten. Und zwischen den Fußgängern und den ebenfalls maskierten Insassen der vorüberläutenden, geschmückten Schlitten waren Konfetti-Scharmützel geliefert worden. Schon sehr hochgestimmt fand man sich zur Abendmahlzeit an den 7 Tischen ein, entschlossen, den öffentlichen Geist in geschlossenem Kreise fortzupflegen. Die Papiermützen, Schnarren und Tuten des Concierge hatten starken Abgang gefunden, und Staatsanwalt Paravent hatte mit weiterer Travestierung den Anfang gemacht, indem er einen Damenkimono und einen falschen, laut vielseitigem Zuruf der Generalkonsulin Wurmbrand gehörigen Zopf angelegt, auch seinen Schnurrbart mit einem Brenneisen schräg nach unten gezogen hatte und so wirklich aufs Haar einem Chinesen glich. Die Verwaltung war nicht zurückgestanden. Sie hatte jeden der 7 Tische mit einem Papierlampion geschmückt, einem farbigen Mond mit brennender Kerze im Inneren, so dass Settembrini beim Eintritt in den Saal, an Hans Castorps Tische vorbeistreifend, einen auf diese Illumination bezüglichen Dichterspruch zitierte: »Da sieh nur, welche bunten Flammen! Es ist ein munterer Club beisammen«, äußerte er mit feinem und trockenem Lächeln, indem er zu seinem Platze weiter schlenderte, um dort mit kleinen Wurfgeschossen empfangen zu werden, dünnwandigen und mit einer wohlriechenden Flüssigkeit gefüllten Kügelchen, die beim Anprall zerbrachen und den Getroffenen mit Parfum überschütteten. Kurzum, die Festlaune war von Anfang an sehr ausgesprochen. Gelächter herrschte, Papierschlangen von den Kronleuchtern herabhängend wehten im Luftzuge hin und her, in der Bratensoße schwammen Konfetti. Bald sah man die Zwergin mit dem ersten Eiskübel, der ersten Champagnerflasche geschäftig vorübereilen. Man mischte den Sekt mit Burgunder, und als nun gar gegen Ende der Mahlzeit das Deckenlicht ausging und nur noch die Lampions den Speisesaal mit buntem Dämmer italienisch nächtig erleuchteten, war die Stimmung vollkommen, und es erregte am Tisch Hans Castorps viel Zustimmung, als Settembrini einen Zettel herübersandte. Er händigte ihn der ihm zunächst sitzenden, mit einer Jockeymütze aus grünem Seidenpapier geschmückten Marussia ein, auf den er mit Bleistift geschrieben hatte: »Allein bedenkt, der Berg ist heute zaubertoll, und wenn ein Irrlicht euch die Wege weisen soll, so müsst ihr's so genau nicht nehmen.« Dr. Blumenkohl, dem es eben wieder sehr schlecht ging, murmelte mit jenem ihm eigentümlichen Gesichts- oder eigentlich Lippenausdruck etwas vor sich hin, woraus man entnehmen konnte, was das für Verse seien. Hans Castorp seinerseits meinte, die Antwort nicht schuldig bleiben zu dürfen, fühlte sich scherzhaft verpflichtet, eine Replik auf den Zettel zu schreiben, die freilich nur höchst unbedeutend hätte ausfallen können. Er suchte in seinen Taschen nach einem Bleistift, fand aber keinen, und konnte auch von Joachim und der Lehrerin keinen erhalten. Seine rotgeäderten Augen gingen nach Aushilfe gen Osten in den linksrückwärtigen Winkel des Saales, und man sah, wie sein flüchtiges Vorhaben in so weitläufigen Assoziationen ausartete, dass er erbleichte und seine Grundabsicht überhaupt vergaß. Zum Erbleichen gab es Gründe auch sonst. Frau Schoscha dort hinten hatte zur Fastnacht Toilette gemacht. Sie trug ein neues Kleid. Jedenfalls ein Kleid, das Hans Castorp noch nicht an ihr gesehen. Aus leichter und dunkler, ja schwarzer, nur manchmal ein wenig goldbräunlich aufschimmernder Seide, das am Halse einen mädchenhaft kleinen Rundausschnitt zeigte, kaum so tief, dass die Kehle, der Ansatz der Schlüsselbeine und hinten die bei leicht vorgeschobener Kopfhaltung etwas heraustretenden Genickwirbel unter dem lockeren Nackenhaar sichtbar blieben, das aber Clavdias Arme bis zu den Schultern hinauf freiließ. Ihre Arme, die zart und voll waren zugleich, kühl dabei, aller Mutmaßung nach, und außerordentlich weiß gegen die seidige Dunkelheit des Kleides abstachen, auf eine so erschütternde Art, dass Hans Castorp die Augen schließend in sich hineinflüsterte: »Mein Gott!« Er hatte diese Art Kleiderschnitt noch nie gesehen. Er kannte Balltoiletten, festlich statthafte, ja vorschriftsmäßige Enthüllungen, die weit umfassender gewesen waren als diese hier, ohne im Entferntesten so sensationell zu wirken. Als Irrtum erwies sich vor allem die ältere Annahme des armen Hans Castorp, dass die Lockung, die vernunftwidrige Lockung dieser Arme, deren Bekanntschaft er durch dünne Gase hindurch bereits gemacht hatte, ohne eine so ahndevolle Verklärung, wie er es damals genannt, sich vielleicht als weniger tief erweisen werde. Irrtum, verhängnisvolle Selbsttäuschung. Die volle, hochbetonte und blendende Nacktheit dieser herrlichen Glieder eines giftkranken Organismus war ein Ereignis, weit stärker sich erweisend als die Verklärung von damals. Eine Erscheinung, auf die es keine andere Antwort gab, als den Kopf zu senken und lautlos zu wiederholen: »Mein Gott!« Etwas später kam noch ein Zettel, auf dem es hieß: Gesellschaft, wie man wünschen kann, wahrhaftig lauter Bräute und Junggesellen, Mann für Mann, die hoffnungsvollsten Leute. Bravo, bravo, wurde gerufen. Man war schon beim Mokka, der in kleinen, irdenbraunen Kännchen serviert wurde, beziehungsweise auch bei den Likören, zum Beispiel Frau Stör, die Süßgeistiges für ihr Leben gern schlürfte. Die Gesellschaft begann sich aufzulösen, zu zirkulieren, man besuchte einander, wechselte die Tische. Ein Teil der Gäste hatte sich schon in die Konversationsräume verzogen, während ein anderer sesshaft blieb, dem Weingemisch weiter zusprechend. Settembrini kam nun persönlich herüber, sein Kaffeetässchen in der Hand, den Zahnstocher zwischen den Lippen, und setzte sich hospitierend an die Tischecke zwischen Hans Castorp und die Lehrerin. »Harzgebirg«, sagte er, »Gegend von Schirke und Elend. Habe ich Ihnen zu viel versprochen, Ingenieur? Heiß ich mir das doch eine Messe. Aber warten Sie nur, unser Witz erschöpft sich nicht so bald. Wir sind noch nicht auf der Höhe, geschweige am Ende. Nach allem, was man hört, wird es noch mehr Masken geben. Gewisse Personen haben sich zurückgezogen. Das berechtigt zu allerlei Erwartungen. Sie werden sehen.« Wirklich tauchten neue Verkleidungen auf. Damen in Herrentracht, operettenhaft und unwahrscheinlich, durch ausladende Formen, die Gesichter bärtig geschwärzt mit angekohltem Flaschenkork. Herren umgekehrt, die Frauenroben angelegt hatten, über deren Röcke sie strauchelten. Ein Bettelmann erschien, knickbeinig, an einer Krücke hängend. Jemand hatte sich aus weißem Unterzeug und einem Damenfilz ein Pierrot-Kostüm hergestellt, das Gesicht gepudert, so dass seine Augen ein unnatürliches Aussehen gewannen und den Mund mit Lippenpomade blutig aufgehüllt. Ein Grieche vom schlechten Russentisch mit schönen Beinen stolzierte in lila Trikot-Unterhosen mit Mäntelchen, Papierkrause und einem Stockdegen als spanischer Grande oder Märchenprinz daher. Alle diese Masken waren nach Schluss der Mahlzeit eilig improvisiert worden. Es litt Frau Stör nicht länger auf ihrem Stuhl. Sie verschwand, um nach kurzer Zeit als Scheuerweib wiederzukehren, mit geschürztem Rock und aufgestülpten Ärmeln, die Bänder ihrer Papierhaube unter dem Kinn geknotet und bewaffnet mit Eimer und Besen, die sie zu handhaben begann, indem sie mit dem nassen Schrubber unter die Tische den Sitzenden zwischen die Füße fuhr. »Die alte Baubo kommt allein«, rezitierte Settembrini bei ihrem Anblick und fügte auch den Reimvers hinzu, klar und plastisch. Sie hörte es, nannte ihn welcher Hahn und forderte ihn auf, seine Zötchen für sich zu behalten, wobei sie ihn im Geiste der Maskenfreiheit duzte, denn diese Verkehrsform war schon während des Essens allgemein aufgenommen worden. Er schickte sich an, ihr zu antworten, als Lärm und Gelächter von der Halle her ihn unterbrachen und Aufsehen im Saal erregten. Gefolgt von Gästen, die aus den Konversationsräumen kamen, hielten zwei sonderbare Figuren ihren Einzug, die mit der Kostümierung wohl eben erst fertig geworden waren. Die eine war als Diakonissin angezogen, doch war ihr schwarzes Habit vom Hals bis zum Saume mit weißen Bandstreifen quer benäht, kurzen, die nahe untereinander lagen, und selteneren, die über jene hinausragten, nach Art der Lineatur eines Thermometers. Sie hielt den Zeigefinger vor ihren bleichen Mund und trug in der rechten eine Fiebertabelle. Die andere Maske erschien blau in blau, mit blau gefärbten Lippen und Brauen, auch sonst im Gesicht und am Halse noch blau bemalt, eine blaue Wollmütze schief übers Ohr gezogen und bekleidet mit einem An- oder Überzuge aus blauem Glanzleinen, der aus einem Stück gearbeitet, an den Knöcheln mit Bändern zugezogen und in der Mitte zum Rundbauche ausgestopft war. Beide trugen Pappschilder umgehängt, auf denen geschrieben stand »Die stumme Schwester« und »Der blaue Heinrich«. In einer Art Wackelschritt zogen sie selbander um den Saal. Das gab einen Beifall. Die Zurufe schwirrten. Frau Stör, ihren Besen unter dem Arm, die Hände auf den Knien, lachte maßlos und ordinär nach Herzenslust unter Vorwendung ihrer Rolle als Scheuerweib. Nur Settembrini zeigte sich unzugänglich. Seine Lippen unter dem schön geschwungenen Schnurrbart wurden äußerst schmal, nachdem er einen kurzen Blick auf das erfolgreiche Maskenpaar geworfen. Unter denen, die im Gefolge des Blauen und der Stummen aus den Konversationszimmern wieder herübergekommen waren, befand sich auch Clawdia Chauchat. Zusammen mit der wollhaarigen Tamara strich sie in ihrem neuen Kleid an Hans Castorps Tische vorbei und bewegte sich schräg hinüber zu dem des jungen Gänser und der Kleefeld, wo sie die Hände auf dem Rücken mit schmalen Augen lachend und plaudernd stehen blieb. Auch Frau Chauchat hatte sich mit einer Faschingsmütze geschmückt. Es war nicht einmal eine gekaufte, sondern von der Art, wie man sie Kindern anfertigt, aus weißem Papiere einfach zum Dreispitz zurechtgefaltet, und kleidete sie übrigens quer aufgesetzt vorzüglich. Das dunkel-goldbraune Seidenkleid war fußfrei, der Rock etwas bauschig gearbeitet. Wir sagen von den Armen hier nichts mehr. Sie waren nackt bis zu den Schultern hinauf. »Betrachte sie genau«, hörte Hans Castorp Herrn Settembrini wie von Weitem sagen, während er ihr, die bald weiterging, gegen die Glastür zum Saal hinaus mit den Blicken folgte. »Lilith ist das.« »Wer?« fragte Hans Castorp. Der Literat freute sich. Er replizierte: »Adams erste Frau, nimm dich in Acht.« Außer ihnen beiden saß nur noch Dr. Blumenkohl am Tische, an seinem entfernten Platz. Die übrige Speisegesellschaft, auch Joachim, war in die Konversationsräume übergesiedelt. Hans Castorp sagte: »Du steckst heute voller Poesie und Versen. Was ist nun das wieder für eine Lili? War Adam also zweimal verheiratet? Ich hatte keine Ahnung.« »Die hebräische Sage will es so. Diese Lilith ist zum Nachtspuk geworden. Gefährlich für junge Männer, besonders durch ihre schönen Haare.« »Pfui Teufel, ein Nachtspuk mit schönen Haaren. So etwas kannst du nicht leiten, was? Da kommst du und drehst das elektrische Licht an, sozusagen, um die jungen Männer auf den rechten Weg zu bringen. Tust du das nicht?« sagte Hans Castorp fantastisch. Er hatte ziemlich viel von der Weinmischung getrunken. »Hören Sie, Ingenieur, lassen Sie das«, befahl Settembrini mit zusammengezogenen Brauen. »Bedienen Sie sich der im gebildeten Abendlande üblichen Form der Anrede, der dritten Person Pluralis, wenn ich bitten darf. Es steht Ihnen gar nicht zu Gesicht, worin Sie sich da versuchen.« »Aber wieso? Wir haben Karneval. Es ist allgemein akzeptiert heute Abend.« »Ja, um eines ungesitteten Reizes willen. Dass du unter Fremden, das heißt unter Personen, die einander von Rechtes wegen Sie nennen, ist eine widerwärtige Wildheit. Ein Spiel mit dem Urstande, ein liederliches Spiel, das ich verabscheue, weil es sich im Grunde gegen Zivilisation und entwickelte Menschlichkeit richtet, sich frech und schamlos dagegen richtet. Ich habe sie auch nicht du genannt, bilden Sie sich das nicht ein. Ich zitierte eine Stelle aus dem Meisterwerk Ihrer Nationalliteratur. Ich sprach also poetischerweise.« »Ich auch? Ich spreche auch gewissermaßen poetischerweise, weil mir der Augenblick danach angetan zu sein scheint. Darum spreche ich so. Ich sage gar nicht, dass es mir so ganz natürlich ist und leicht fällt, dich du zu nennen. Im Gegenteil, es kostet mich eine gewisse Selbstüberwindung. Ich muss mir einen Ruck geben, um es zu tun. Aber diesen Ruck gebe ich mir gern. Ich gebe ihn mir freudig und von Herzen. Von Herzen? Von Herzen. Ja, das kannst du mir glauben. Wir sind nun schon so lange beieinander hier oben. 7 Monate, wenn du nachrechnest. Das ist ja für unsere Verhältnisse hier oben noch nicht einmal sehr viel, aber für untere Begriffe, wenn ich zurückdenke, ist es doch eine Menge Zeit. No, und die haben wir nun miteinander verbracht, weil das Leben uns hier zusammenführte. Und haben uns fast täglich gesehen und interessante Gespräche miteinander geführt. Zum Teil über Gegenstände, von denen ich unten überhaupt keinen Deut begriffen hätte. Aber hier sehr wohl. Hier waren sie mir sehr wichtig und naheliegend, so dass ich immer, wenn wir diskutierten, in höchstem Grade bei der Sache war. Oder vielmehr, wenn du mir die Dinge als Homo humanus expliziertest. Denn ich hatte natürlich aus meiner bisherigen Unerfahrenheit nicht viel beizutragen und konnte immer nur außerordentlich hörenswert finden, was du sagtest. Durch dich habe ich so viel erfahren und verstanden. Das mit Carducci war das Wenigste. Aber wie beispielsweise die Republik mit dem schönen Stil zusammenhängt, oder die Zeit mit dem Menschheitsfortschritt, wohingegen, wenn keine Zeit wäre, auch kein Menschheitsfortschritt sein könnte, sondern die Welt nur ein stagnierendes Wasserloch und ein fauliger Tümpel wäre. Was wüsste ich davon, wenn du nicht gewesen wärst. Ich nenne dich einfach du und rede dich sonst nicht weiter an. Entschuldige, weil ich nicht wüsste, wie das geschehen sollte. Ich kann es nicht gut. Da sitzest du und ich sage einfach du zu dir, das genügt. Du bist nicht irgendein Mensch mit einem Namen. Du bist ein Vertreter, Herr Settembrini. Ein Vertreter hierorts und an meiner Seite. Das bist du, bestätigte Hans Castorp und schlug mit der flachen Hand auf das Tischtuch. Und nun will ich dir einmal danken, fuhr er fort und schob seinen Glasbecher mit Sekt und Burgunder an Herrn Settembrinis Kaffeetässchen heran, gleichsam, um auf dem Tisch mit ihm anzustoßen. Dafür, dass du dich in diesen 7 Monaten so freundlich meiner angenommen hast und mir, jungem Mulus, auf den so viel Neues eindrang, zur Hand gegangen bist bei meinen Übungen und Experimenten und berichtigend auf mich einzuwirken gesucht hast, ganz sine pecunia, teils mit Geschichten und teils in abstrakter Form. Ich habe das deutliche Gefühl, dass der Augenblick gekommen ist, dir dafür und für all das zu danken und dich um Verzeihung zu bitten, wenn ich ein schlechter Schüler war, ein Sorgenkind des Lebens, wie du sagtest. Es hat mich sehr gerührt, wie du das sagtest. Und jedes Mal, wenn ich daran denke, rührt es mich wieder. Ein Sorgenkind, das war ich wohl auch für dich. Und deine pädagogische Ader, auf die du damals gleich am ersten Tage zu sprechen kamst. Natürlich, das ist auch einer von den Zusammenhängen, die du mich gelehrt hast, der von Humanismus und Pädagogik. Es würden mir mit der Zeit gewiss noch mehrere einfallen. Verzeih mir also und denke meiner nicht im Bösen. Dein Wohl, Herr Settembrini, sollst leben. Ich leere mein Glas zu Ehren deiner literarischen Anstrengungen zur Ausmerzung der menschlichen Leiden, schloss er, trank, hintenübergeneigt, mit ein paar großen Schlucken sein Weingemisch aus und stand auf. Nun wollen wir zu den anderen hinübergehen. Hören Sie, Ingenieur, was ist Ihnen in die Krone gefahren? Sagte der Italiener, die Augen voller Erstaunen, und verließ gleichfalls den Tisch. Das klingt wie Abschied. Nein, warum Abschied? Wich Hans Castorp aus. Er wich nicht nur figürlich aus mit seinen Worten, sondern auch körperlich, indem er mit dem Oberkörper einen Bogen beschrieb und hielt sich an die Lehrerin, Fräulein Engelhardt, die eben kam, sie zu holen. Der Hofrat verzapfe im Klavierzimmer mit eigener Hand einen Fastnachtspunsch, den die Verwaltung gestiftet habe, meldete sie. Die Herren, sagte sie, möchten gleich kommen, wenn sie auch noch ein Glas zu erwischen wünschten. So gingen sie hinüber.